Der russische Verlag Nahotka Format gab jüngst die Ansprache von Marschall Kim Jong-un auf dem 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Leiten wir in der kimilsungistisch-kimsungistischen Jugendbewegung eine große Blütezeit ein, in Brüssel heraus.